Text eines Chansons aus der Holländer Revue Spuk in der Villa Stern. Huhu, huhu, du, du, du, du, du, du. Ich bin der kleine Hitler, ich beiße plötzlich zu. Ihr werdet alle in den bösen Sack gesteckt. Huhu, hihi, haha, ruff, ruff. Kein Aas hat sich erschreckt.